Hallo meine lieben Freunde, ich hatte keine Ahnung, habe immer noch keine Ahnung, wie lang diese Serie sein wird, als ich begonnen habe. Und ich hoffe, sie ist für euch aufbauend. Vor allem, ich hoffe, sie bringt euch Erkenntnis damit am Ende. Und das werde ich auch hoffentlich gut schaffen, mit der Hilfe des Heiligen Geistes am Ende euch zeigen kann, wie wir die Welt verändern können. Warum ist das, was ich jetzt gesagt habe mit dem Teufel, dem Gott dieser Welt, auch so wichtig zu verstehen? Nämlich, ergibt keinen Sinn mehr, wenn ich verstanden habe, dass weder der Teufel noch Gott diejenigen sind, die in dieser Welt die Herrschaft ausüben, sondern der Mensch. Indem Gott die Herrschaft ausübt, muss ich Gott beflehen, was zu tun. Indem der Teufel die Herrschaft ausübt, muss ich irgendetwas tun, damit der Teufel das stoppen kann. Entweder Gott bitten, den Teufel zu stoppen, oder aber ich ständig gegen den Teufel kämpfen. Und der Teufel als Gott dieser Welt, er ist nur Gott dieser Welt, solange die Herrschaft auf dieser Erde haben, das tut, was er gerne möchte, dass sie tun. In dem Augenblick, wo die sagen, aus, fertig, nein, machen wir nicht mehr, tun wir nicht mehr, hat er absolut nichts, was er tun kann. Jetzt möchte ich eine wichtige Frage hier mal in den Raum stellen, die für mich auch sehr wichtig ist. Und ich hoffe, wir werden sie in einem dieser Abschnitte, dass wir sie auch schon beantworten können. Und das ist Folgendes. Ist geistlicher Kampf Teil der Fürbitte? Und weißt du, Teil der Fürbitte. Und hör zu, mein lieber Freund. Ich hoffe, ich darf dich lieber Freund nennen. Hör zu. Ich bin ja seit, was weiß ich, über 50 Jahren Christ und ich bin ja seit ca. 42 Jahren auch, diene ich Gott und reise um die ganze Welt herum, kenne viele Leute und ich habe vieles erlebt, auch was geistlichen Kampf betrifft. Alle möglichen Theologien, ich habe mit großen Männern Gottes darüber gesprochen und ich habe auch beide Extreme überlebt. Die Leute, die sagen, wir sollen nicht geistlichen Kampf machen, diejenigen, die sagen, wir müssen es machen, sonst können wir unsere Städte nicht einnehmen. Die andere, die alle möglichen Theologien und Theorien haben, was wir alles noch ausgraben müssen und verändern müssen und in der geistigen Welt verschieben müssen. Also ich habe alles durcherlebt und kenne alles durch und bin mit allen Leuten zusammengesessen, habe das viel durchdiskutiert. Dann gab es ja auch diese Bewegung des geistlichen Kampfes. Ich glaube, es war in den 80er Jahren mit Larry Lee, glaube ich, hieß der, wo dann ganze Stadien gefüllt wurden mit Christen in Tarnkleidung, weil wir sind die Krieger Gottes und so weiter und so fort. Ich habe ja alles damit erlebt, durcherlebt und schon damit gemacht. Und da habe ich gemerkt, dass der Epheser Kapitel 6 von Vers 10 bis Vers 20, was ja eigentlich in Wirklichkeit die einzige Basis ist für das, was wir geistliche Kampfführung nennen. Und da wurde ein Bibelabschnitt genommen und auf diesen Bibelabschnitt wurde eine ganze Theologie aufgebaut. Eine ganze Lehre, eine ganze Doktrin. Und warum ist das insofern so gefährlich? Es ist insofern so gefährlich, weißt du, und selbst der Apostel Paulus sagt uns ja, dass jede Wahrheit muss auf zwei oder drei Zeugen etabliert sein. Und warum ist es für mich persönlich etwas gefährlich, wenn wir eine gesamte Doktrin aufbauen auf einen Bibelabschnitt? Schau, was ist, wenn du diesen einen Bibelabschnitt missverstanden hast? Was ist, wenn du diesen Bibelabschnitt nicht richtig verstehst? Plötzlich hast du eine ganze Doktrin, für die du keine Basis mehr hast. Und das habe ich auch gesehen mit dem Thema Scheidung und Wiederverheiraten. Da wird ein isolierter Vers, eine Aussage genommen, die von vielen missverstanden wurde und wurden Gesetze erlegt, Gebote erteilt, Doktrinen aufgebaut. Und ich habe mich immer gesagt, meine lieben Freunde, das ist mir nicht genug. Ich kann nicht eine Doktrin etablieren auf das, was Jesus hier in Matthäus gesagt hat. Und vielleicht noch einen Vers heraus aus 1. Korinther 7 und mehr war's schon. Mehr gibt es da ja nicht mehr. Und genauso ist es so mit Epheser Kapitel 6 von Vers 10 bis Vers 20. Und wir gehen das schnell durch. Epheser 6, 10 bis 20. Das ist ja dieser bekannte Abschnitt vom geistlichen Kampfführung. Und hier in diesem Abschnitt vom geistlichen Kampfführung möchte ich die Frage beantworten, ist der geistliche Kampf Teil der Fürbitte? Also sollen wir das überhaupt tun und ausführen? Schauen wir uns das mal an. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und ich werde nicht diesen ganzen Abschnitt durchlesen und dann darüber reden, sondern ich werde überall stoppen, wo die wichtigen Punkte sind. Das Erste, was uns Paulus sagt, ist, dass wir stark sein sollen in seiner Macht, nicht in unserer Macht. Zieht die ganzen Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Nicht gegen Macht, nicht gegen Autorität, nicht gegen Gott dieser Welt, sondern gegen listigen Kunstgriffen, Tricks. Das heißt, der Teufel hat nur Tricks, sonst hat er gar nichts. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir haben schon gesehen, all diese Mächte, diese Gewaltigen, diesen Fürstentümer, die haben nur Tricks. Sie haben keine reale, wahre Autorität. Tricks. Und vor den Tricks sollen wir uns bewahren. Und wie bewahren wir uns? Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, behaupten können. Also wir sollen bestehen, nicht kämpfen. Wir sollen, wenn die bösen Angriffe kommen, sollen wir einfach stehen. Befestigt stehen und nicht kämpfen. Und nicht versuchen, da irgendwo etwas noch gegen einen starken Teufel da was zu gewinnen. Wie machen wir das? So steht nun fest, eure Lenden gürtet mit der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Ich bin die Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Das heißt, du stehst fest mit deinen Lenden umgürtet, Jesus Christus, du bist die Wahrheit, du hast gesiegt, du hast alles gemacht. Und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, was ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit? 2. Korinther 5,21, er, der keine Sünde wusste, wurde zu meiner Gerechtigkeit. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt zur Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Das Evangelium des Friedens ist was? Jesus ist das Evangelium. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile auslöschen könnt, des Bösen. Schild des Glaubens, was bedeutet das? Wer ist der Anhänger, Anfänger und Urheber unseres Glaubens? Jesus. Die Bibel sagt, wir leben unser Leben in seinem Glauben. Siehst du? Alles, was hier steht als Waffenrüstung, ist nicht irgendwelche symbolische Sache, es ist Jesus. Schau dir mal das an. Und nehmt den Herrn des Heils. Herrn des Heils, was ist mein Heil? Jesus. Und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist? Jesus, das lebendig gemachte Wort. Und betet mit aller Zeit, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Im Geist sollen wir beten. Nicht in unserem eigenen Stärkekampf versuchen, was zu überzeugen. Und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte. Ah, Reinhard. Siehst du, geistlicher Kampf ist Teil der Fürbitte. Aber weißt du, im original griechischen Urtext steht hier das Wort nicht für Fürbitte drinnen. Das steht nicht drinnen. Sondern hier schreibt der Apostel Paulus für mich so klipp und klar Folgendes. In diesem geistlichen Kampf geht es nicht darum, einen realen, starken Feind zu besiegen durch die Fürbitte, indem wir, was weiß ich, was alles tun, damit er nicht herrschen kann auf dieser Welt. Sondern in diesem Kampf geht es um die Tricks des Feindes. Gibt es den Teufel? Ja. Ist der Teufel real? Ja. Hat der Teufel Kraft? Ja. Hat der Teufel Autorität? Nein. Er hat absolut keine rechtmäßige Autorität, irgendetwas zu tun, weder in deinem Leben noch in der Welt. Der Teufel hat keine legale Recht von Gott oder von irgendjemandem bekommen, irgendetwas zu tun. Das Recht zu herrschen haben wir Menschen. Und was geschieht? Es geschieht genau das, dass er versucht, dass die Menschen in dieser Welt durch die Begierden ihres Fleisches, durch die Liebe zur Macht, die Liebe zum Geld, die Liebe zu dem, zu jenem, zum anderen, das tun, was er möchte, dass sie tun. Und wie sollen wir hier stehen? Wir sollen in Christus feststehen. Christus ist mein Panzer der Gerechtigkeit. Christus ist mein Heil. Christus ist das Evangelium. Christus ist das Wort, das Schwert. Christus ist der Glaube, die Anfänger und Vollender meines Glaubens. Alles ist Christus. Und wenn wir einmal verstehen, dass ich nicht mehr Gott zu überzeugen brauche, etwas zu tun, sondern dass ich in Christus feststehen muss, dann ist mein geistlicher Kampf plötzlich kein Kampf mehr, sondern eine Ruhe. die Leute, die Christus angezogen haben, die haben den wirklichen geistlichen Kampf verstanden. Sie haben nicht Tag und Nacht Sorge, was der Teufel noch tun können, sondern sie ruhen in Christus. Und in Christus gibt es keinen feurigen Pfeil, der mir etwas tun könnte. In Christus gibt es nichts, was mir irgendein Widersacher antun könnte. Und wenn die Bibel dann hier am Ende so auch abschließt, dass wir ständig stehen sollen mit Gebet, müssen wir auch Folgendes verstehen. Paulus hat uns ja gezeigt, wie wir beten sollen. Er hat uns auch gezeigt, wie wir für die Heiligen beten sollen. Wir sollen was beten? Dass die Heiligen doch erkennen mögen, den Geist der Weisheit und Offenbarung haben mögen zur Erkenntnis seiner selbst. Dass die Heiligen doch erfüllt sind mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichen Verständnisses. Und schau, und der Apostel Paulus beendet sogar diesen ganzen Abschnitt, wie wir beten sollen. Und auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich freimütig rede, wie ich reden soll. Also Paulus sagt im Kontext, was hier in der Schlacht als Fürbitte übersetzt wird, was ich im Urtext nicht gefunden habe. Paulus sagt im Kontext darum, meine lieben Freunde, im Bet geht es nicht darum, dass wir Gott versuchen, irgendetwas zu tun gegen den Teufel oder gegen diese finstere Welt oder sonst etwas. Sondern auch im Gebet geht es darum, dass ich das Evangelium mit solcher Kraft und Kühnheit und Stärke und Macht vorantreiben kann, denn dafür bin ich in diese Welt gesetzt. Denn Paulus wusste, wie sich die Finsternis in Licht verändert, ist, wenn das Evangelium hinauskommt in diese Welt. Haben die Apostel nicht dasselbe getan, als sie ganz am Anfang geschlagen wurden und bedroht wurden? Da beteten sie ein Gebet, meine lieben Freunde, das hat weniger als 60 Sekunden gedauert. Ich habe es langsam gebetet, nachgelesen und mit der Stoppuhr. Herr, sieh doch an ihr Thron und gib doch deinen Knechten Kühnheit, indem du ausstreckst deinen mächtigen Arm und Zeichen und Wunder tust. Und der Ort wurde erschüttert, sie waren erfüllt vom Heiligen Geist und los ging's mit Zeichen und Wunder und Kühnheit raus auf die Straße, um das Königreich Gottes zu etablieren. Meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, dass geistlicher Kampf kein Krampf ist, keine Fürbitte in einem Krampf versuchen, irgendetwas von Gott zu bekommen oder gegen den Teufel zu erwirken, sondern ein Feststehen in Christus Jesus, in dem, was er ist, getan hat und geschaffen hat, und das hinauszutragen, wofür wir berufen sind. Wir machen noch weiter. Es gibt noch einige Dinge zu lernen in dieser Serie. Danke und bis bald. Hallo, meine lieben Freunde. Wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte, und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge? Ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weitergelehrt wird? Dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo jede Woche zwei ganz spezielle Lektionen nur aufgenommen werden für das Mentoring, wo es eine ganze Gemeinschaft gibt. Wir nennen uns die Gemeinschaft ohne Beschränkungen, wo es 12-mal im Jahr 3-stündige Zoom-Meeting gibt, Live-Interaction mit den Leuten, die Teil des Mentorings sind. Wir haben auch ein wunderbares, großes Waisenhaus-Projekt. Wir haben einen Verein, Brazilian Kids Care. Wir haben auch ganz tolle andere Ressourcen, wie zum Beispiel eine Schule des prophetischen Übernatürlichen, auch jetzt in Deutsch. Wir haben auch dann einen Kurs aufgenommen, speziell über die, wie man in perfekter, vollkommener Liebe wandeln kann. Wir haben Bücher auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie viele meiner Bücher schon auf Deutsch übersetzt worden sind. Ich denke, 13 oder 14 sind es schon bestimmt übersetzt worden sind. Wenn du Interesse hast, einfach zu erfahren, was es sonst alles noch von mir gibt, klick einfach auf diesen Link und dann wirst du weitergeleitet auf unsere deutsche Seite, wo du sehen kannst, was es alles noch gibt. Herzlichen Dank fürs Anschauen und tschüss.